Die Landwirtschaft nimmt vor dem Hintergrund des Artenschwundes nicht nur viel zu viel Raum ein, in Deutschland rund die Hälfte der Fläche, weltweit knapp 38%, sondern auf den Flächen bauen wir auch noch das Falsche an. Daraus ergibt sich ein ganz simpler Zusammenhang. Weil sich die Landwirtschaft nicht noch weiter in die unberührte Natur hineinfressen darf, wegen der Biodiversität und wegen des Klimawandels, gleichzeitig aber die Weltbevölkerung steigt, müssen wir solche Nahrungsmittel anbauen, die direkt auf die Teller und in die Schüsseln der Menschen gehen und nicht den Umweg über Tiere nehmen. Denn die derzeitigen Essgewohnheiten werden die Risiken für Menschen und Erde verschlimmern, heißt es dazu in einem Bericht des renommierten britischen Magazins Lancet. Das medizinische Fachjournal empfiehlt Menschen vor allem in den reichen Industrieländern, aber zunehmend auch in Schwellenländern, insgesamt weniger zu essen und weitgehend auf Fleisch zu verzichten, stattdessen mehr Nüsse, Früchte, Gemüse und Vollkornprodukte zu verzehren. Das schütze die Umwelt, sei gesünder für den Menschen und könne die Zahl der ernährungsbedingten Todesfälle deutlich mindern. Konkret empfehlen die Lancet-ForscherInnen, den Verbrauch an tierischen Produkten deutlich zu vermindern. Und zwar auf ca. 100 Gramm sogenanntes rotes Fleisch, also Rind-, Schweine- und Lammfleisch, plus ca. 200 Gramm Geflügel pro Woche. Damit könnte auch ein Großteil an klimaschädlichen Emissionen und viel Wasser eingespart werden, wie Modellrechnungen ergaben. Demnach ließen sich 2/3 aller klimaschädlichen Emissionen vermeiden, wenn jeder Mensch auf der Welt nur 1 bis 2 Mal pro Woche Fleisch essen würde. Wir müssten also nicht komplett darauf verzichten, sondern nur den exzessiven Verzehr einschränken. Das erscheint absolut zumutbar und könnte auf einen Schlag viel bewirken.